mit ein in den Dom, durch das herrliche Portal. Tritt ein in den Dom, tritt ein in den Dom, alle verrückten Tage einmal. Tritt ein in den Dom, tritt ein in deinen staubigen Schuh. Und er strahlt in den Farben der Fenster. Weiter wird jede Brust. Hier atmet man Größe. Größe atmet man hier. Die Zeiten. Weiter. sich wird jede Pupille und er strahlt in den Farben der Fenster. Heute wird jede Brust hier atmet man Grüße. Thank you.